Erster, das sind auch Sprüche von Salomo. Männer von König Hiskia aus Juda haben sie gesammelt. Zweiter, Gott ehrt es, Dinge geheim zu halten. Könige ehren es, Dinge zu finden. Dritter, der Himmel ist hoch. Die Erde ist tief. So ist das Herz eines Königs. Man kann es nicht verstehen. Vierter, man nimmt Schmutz vom Silber weg. Dann ist das Silber rein. Man kann ein schönes Gefäß daraus machen. Fünfter, böse Menschen sollen nicht beim König sein. Dann ist sein Thron stark. Das ist gut und gerecht. Sechster, sei nicht stolz vor dem König. Setz dich nicht auf den Platz wichtiger Leute. Siebter, es ist besser, wenn man sagt, komm höher. Es ist nicht gut, wenn man dich vor wichtigen Leuten klein macht. Achten, streite nicht schnell mit anderen. Was machst du, wenn dein Nachbar dich blamiert? Neunten, streite nur mit deinem Nachbarn. Erzähle kein Geheimnis von anderen Leuten. Zehnter, sonst schimpfen die Leute über dich. Dein schlechter Ruf bleibt dann für immer. Elfter, ein gutes Wort zur richtigen Zeit ist wie goldene Äpfel. Sie liegen in einer schönen Silberschale. Zwölfter, ein weiser Rat ist wie ein goldener Ring. Er ist schön und wertvoll für den, der zuhört. Dreizehnter, Schnee ist kühl in der Erntezeit. So ist ein guter Bote für seinen Herrn. Er macht seinen Herrn froh. Vierzehnter, es gibt Wolken und Wind, aber keinen Regen. So ist ein Mann, der mit Geschenken prahlt. Er gibt aber nie etwas. Fünfzehnter, mit Geduld kann man einen Richter überzeugen. Sanfte Worte sind sehr stark. Sechzehnter, wenn du Honig findest, eies es genug. Eies es nicht zu viel. Sonst wird dir schlecht und du spuckst ihn aus. Siebzehnter, geh nicht zu oft zum Nachbarn. Sonst mag er dich nicht mehr. Er wird vielleicht böse auf dich. Achtzehnter, ein Hammer, ein Schwert, ein scharfer Pfeil. So gefährlich ist ein Mann. Er lügt über seinen Nachbarn. Neunzehnter, ein fauler Zahn tut weh. Ein wackeliger Fuß ist nicht gut. So ist es, wenn man einem untreuen Menschen vertraut. Besonders in Not. Zwanzigster, jemand zieht im Winter die Kleider aus. Essig tut weh auf einer Wunde. So ist es, wenn man einem traurigen Menschen Lieder singt. 21. Wenn dein Feind Hunger hat, gib ihm Brot. Wenn er Durst hat, gib ihm Wasser. 22. Damit tust du ihm Gutes. Jahwe wird dich dafür belohnen. 23. Nordwind bringt Regen. Ein böses Gesicht zeigt, dass jemand schlecht redet. 24. Es ist besser, allein auf dem Dach zu wohnen. Das ist besser als mit einer streitsüchtigen Frau in einem Haus. 25. Kaltes Wasser ist gut für Durstige. So ist eine gute Nachricht aus einem fernen Land. 26. Ein schmutziger Brunnen ist nicht gut. So ist ein guter Mensch, der vor bösen Leuten schwach wird. 27. Zu viel Honig essen ist nicht gut. Wer zu schwere Dinge wissen will, dem wird es zu viel. 28. Eine Stadt ohne Mauern ist offen. Sie ist nicht sicher. So ist ein Mann ohne Selbstkontrolle.